Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen siebenteiligen Podcast-Serie hier bei Oldenburg 1. Ich bin Leon Braumann und einer der ca. 30 Studierenden aus dem Studiengang Urban Design der Jadow-Schule Oldenburg mit dem Modul Urban Cultural Studies. Die sieben Podcasts werden in drei Oberthemen unterteilt: Stadt und Migration, Stadt und Rassismus und Stadt der Vielen. Meine Gruppe hat heute die Ehre, die erste Folge aufnehmen zu dürfen und dafür möchte ich ganz herzlich Clara Stegborn. Moin. Und Janis Eschenbach. Moin. Begrüßen. Wir werden ganz langsam mit euch in das Thema Stadt und Migration einsteigen, indem wir euch zunächst Migration und Großwohnsiedlung erläutern und zusätzlich die Geschichte und ein paar Zahlen und Fakten. Das Ganze wollen wir auf das Kennedy-Viertel hier in Oldenburg beziehen. Dies wird euch alle sieben Folgen des Podcasts begleiten. Viel länger möchte ich jetzt auch gar nicht reden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann fange ich mal an damit, dass ich erklären möchte, was das Wort Migration eigentlich bedeutet. Da ja viele Menschen unterschiedliche Auffassungen von dem Begriff haben, beziehen wir uns in diesem Podcast auf die Definition der Bundeszentrale für politische Bildung. Laut dieser bedeutet Migration einen Wohnsitzwechsel in einen anderen Nationalstaat über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Innerhalb eines Staates einen Wohnsitzwechsel nennt man Binnenmigration oder auch innerhalb der EU. Dabei ist Migration ein Sammelbegriff für Wanderungsbewegungen aus unterschiedlichen Motiven. Migration kann also freiwillig stattfinden, kann aber auch erzwungen sein, zum Beispiel als Flucht vor Krieg oder politischer Verfolgung. Laut dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flucht, wandern in Deutschland jedes Jahr mehr Menschen ein als aus. Das waren 2020 etwa 220.000 mehr ein als Auswandernde. Außerdem gibt es noch den Begriff Deutsch mit Migrationshintergrund. Das bedeutet, dass entweder man selbst oder mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist. Bedeutet das also, wenn mein Opa nach Deutschland migriert ist, habe ich selbst keinen Migrationshintergrund mehr? Genau, also in dritter Generation würde man nicht mehr von einem Migrationshintergrund sprechen. Nach Angaben des BAMF leben in Deutschland, Stand 2020, ungefähr 21,9 Millionen MigrantInnen und Deutsche mit Migrationshintergrund. Das entspricht also etwa einem Viertel der Bevölkerung. Da wir jetzt auf dem gleichen Stand sind, können wir vielleicht etwas tiefer in das Thema eingehen. Ja, dazu würde ich zu den Umzügen innerhalb einer Stadt kommen. Dazu gibt es nämlich einen Artikel in der Zeitschrift des Verbands Deutscher Städtestatistiker. Dazu muss man sagen, dass der sich wirklich nur mit den Umzügen von MigrantInnen eben innerhalb der Stadt befasst, also nicht die eigentliche Migration aus dem Ausland mit reinzählt. Und auch nicht die Migration zwischen verschiedenen Städten in Deutschland. Bei der Forschung hat sich eben gezeigt, dass alle Gruppen von MigrantInnen tendenziell an Orte ziehen, wo der Anteil der Leute, die aus demselben Land wie sie eben stammen, am höchsten ist. Dazu hat sich auch gezeigt, dass der Großteil der Umzüge sich auf Orte mit Großwohnsiedlungen und geringen Mieten konzentriert. Da möchte ich einmal kurz einhaken. Kannst du einmal bitte für alle ZuhörerInnen Großwohnsiedlungen erklären? Ja, natürlich. Großwohnsiedlungen sind Stadtteile oder Wohnquartiere, die meistens durch die öffentliche Hand und in relativ kurzer Zeit entstanden sind. Optisch kann man die sozusagen oft erkennen durch Geschosswohnbauten und eine dichte Besiedlung. Und das beste Beispiel in Oldenburg, dass man sich es ein bisschen besser vorstellen kann, ist eben das Kennedy-Viertel, um das wir auch noch weiter reden werden. Ja, diese Großwohnsiedlungen haben sich oft eben nicht historisch entwickelt wie andere Stadtteile. Stimmt es also, dass Großwohnsiedlungen nicht anhand der Wohneinheiten festgemacht werden, sondern anhand der Historie? Ja, das kann man sagen, dass es so stimmt. Es gibt zwar auch Definitionen, nach denen sie eine bestimmte Anzahl an Wohneinheiten aufweisen müssen. Ich habe zum Beispiel Definitionen gesehen, nach denen es 1000 Wohneinheiten oder 2500 Wohneinheiten sein müssen. Aber da sich da die Forschung und die Wissenschaft auch nicht so richtig einig sind und die meisten Definitionen sich eben nicht an diesem Kriterium festlegen, werden wir das hier für diesen Podcast außer Acht lassen. Alles klar, danke. Kannst du uns etwas zu der Historie erzählen? Die Großwohnsiedlungen sind in Deutschland erstmals im frühen 20. Jahrhundert entstanden. Und zwar nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er und 30er Jahren nach dem Leitbild Licht, Luft, Sonne. Ein Beispiel dafür ist eben die Hufeisensiedlung Britz in Berlin. Das ist ein großes Wohngebäude in Form eines Hufeisens. Und im Hufeisen drin sozusagen ist ein großer grüner Innenhof. Dadurch ist der erste Gedanke eher nicht, dass es eine Großwohnsiedlung oder besonders dicht besiedelt ist, weil es eben durch die Freifläche so luftig wirkt. Aber dennoch sind es eben fast 2000 Wohneinheiten. Aber den großen Boom hatten Großwohnsiedlungen erst nach dem Zweiten Weltkrieg, eben aufgrund des Wohnungsmangels. In den 50er und 60er Jahren wurden sie noch nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadtlandschaft gebaut. Ein Beispiel dafür, was auch einigermaßen in der Nähe ist, ist die Neue Wahr in Bremen. Die wurde 1961 fertiggestellt und ist damit die erste deutsche Großwohnsiedlung nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist immer noch nicht ganz das, was sich die meisten Menschen wahrscheinlich unter Großwohnsiedlungen vorstellen. Es sind zwar Geschossbauten, aber viele davon haben auch nur so 4 Geschosse und eben viel Abstandsgrün, also freie Fläche zwischen den Gebäuden wieder. Trotzdem hat sich dann 2010 19.500 EinwohnerInnen, also ist schon relativ dicht besiedelt. In den 1960er und 70er Jahren haben dann hohe Geburtenraten den Druck auf den Wohnungsmarkt verschärft. Dadurch wurde dieses Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadtlandschaft abgelöst durch das Leitbild der Urbanität durch Dichte. Wie man am Leitbild schon erkennen kann, wurden dadurch Großwohnsiedlungen eben immer dichter und immer höher gebaut. Und in dieser Zeit ist eben auch das Kennedy-Viertel entstanden, was ca. 2200 EinwohnerInnen in ungefähr 1000 Wohneinheiten hat. Was da das Kennedy-Viertel nur 36 Hektar groß einer Dichte von ca. 61 BewohnerInnen pro Hektar entspricht. Damit man das auch so ein bisschen mehr einordnen kann, sind es für Oldenburg nur 17 BewohnerInnen pro Hektar. Das heißt, im Kennedy-Viertel wohnen über 3-mal so viele Menschen auf der gleichen Fläche wie so in Oldenburg als Gesamtstadt. Nach den 1970er Jahren hat sich dann der Ruf von Großwohnsiedlungen allerdings eher zum Schlechten hingewandelt. Mehr dazu könnt ihr auch noch im Podcast zur rassistisch motivierten Stigmatisierung von Großwohnsiedlungen in den Medien hören. Der beschäftigt sich da näher damit. Und aufgrund dieses schlechten Rufes wurden eben kaum noch Großwohnsiedlungen gebaut. Dann wollen wir einmal weg von der Geschichte der Großwohnsiedlung hin zu der Migration. Janis, kannst du uns da vielleicht einmal die wichtigsten Aspekte sagen? Ja, die Geschichte von Großwohnsiedlungen hängt mit der Geschichte von Migration in Deutschland eng zusammen. Und zwar gab es auch vor Großwohnsiedlungen natürlich schon immer Migration. Eigentlich ist Migration historisch sogar eher der Normalzustand, weil Menschen ja schon immer in andere Länder ein- und ausgewandert sind. Zwischen den 1950er und 1970er Jahren gab es dann allerdings einige große Migrationsbewegungen nach Deutschland in Form von den sogenannten GastarbeiterInnen, die später vor allem aus der Türkei, aber auch zum Beispiel Italien, Griechenland und anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Und um diese Menschen dann auch effizient unterbringen zu können, wurde zu der Zeit viele Großwohnsiedlungen errichtet. Da möchte ich auch einmal ganz schnell einhaken und dich darum bitten, einmal für die ZuhörerInnen zu erklären, wer sind die Gastarbeiter oder wer waren sie? Also die Bundeszentrale für politische Bildung bezeichnet als GastarbeiterInnen Menschen, die im Zuge von Anwerbeabkommen, die Deutschland mit anderen Ländern geschlossen hat, nach Deutschland gekommen sind. Diese Abkommen wurden geschlossen, weil eben in der Nachkriegszeit durch die niedrigen Geburtenraten vorher und den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland sehr dringend Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und gleichzeitig gab es eben zum Beispiel der Türkei eine hohe Arbeitslosigkeit. Und so konnten eben beide Länder davon profitieren, dass man Arbeitskräfte nach Deutschland geschickt hat. Außerdem hatte Deutschland auch ein Interesse daran, die türkische Wirtschaft noch zu stabilisieren, weil sie eben als NATO-Mitglied auch ein wichtiger Verbündeter war. Bei dem Abkommen mit der Türkei war dabei ursprünglich vorgesehen, dass die GastarbeiterInnen in Deutschland immer nur 2 Jahre bleiben sollten. Das hat sich dann allerdings als einfach nicht realistisch herausgestellt, weil die Menschen nach 2 Jahren sich in Deutschland auch eingelebt hatten und einen festen Beruf hatten, und eigentlich viele gar nicht mehr zurück wollten. Außerdem hatten natürlich auch die Unternehmen wenig Interesse daran, alle 2 Jahre wieder Arbeitskräfte neu anzulernen. Viele der GastarbeiterInnen sind also in Deutschland geblieben und haben auch ihre Familie nachgeholt und leben inzwischen in 2. oder 3. Generation hier. Häufig auch immer noch in den Großwohnsiedlungen, weil sie da ja inzwischen auch ihre sozialen Verknüpfungen haben. Auch andere Gruppen von MigrantInnen, zum Beispiel ArbeitsmigrantInnen innerhalb der EU, zum Beispiel aus Polen und Rumänien, aber auch Geflüchtete und Asylsuchende, die mit begrenzten finanziellen Mitteln nach Deutschland kommen, leben oft in den sehr viel bezahlbareren Großwohnsiedlungen heutzutage. Welchen Einfluss haben diese Bewegungen auf das Umfeld bzw. auf die Großwohnsiedlung? Ja, die Stadtviertel werden dadurch geprägt, dass eben einige Viertel einen sehr hohen Migrationsanteil haben im Vergleich zu anderen Vierteln. Das liegt auch daran, dass die MigrantInnen sich ihren Wohnort in Deutschland gar nicht unbedingt selbst aussuchen können. Sie werden nämlich bei ihrer Ankunft nach einem bestimmten System in Städte oder Stadtviertel zugewiesen. Der sogenannte Königsteiner Schlüssel bestimmt, wie viele Asylsuchende jedes Bundesland aufnehmen muss, berechnet anhand der Einwohnerzahl und dem Steueraufkommen des Bundeslandes. In jedem Einzelfall entscheidet ein Computerprogramm anhand von dem Herkunftsland und der Familienzusammensetzung, in welche Stadt und welche Aufnahmeeinrichtung eine Person weitergeleitet wird. Durch diese Verteilung entstehen allerdings Stadtviertel mit einem sehr hohen Migrationsanteil und die Bewohner, die dort leben, haben dann wenig Möglichkeiten, mit dem Rest der Gesellschaft eigentlich Kontakte zu knüpfen und sich zu integrieren, weil die MigrantInnen dadurch auch etwas abgeschirmt sind und häufig weniger Möglichkeiten haben, sich auf politischer oder verwaltender Ebene zu engagieren und einzubringen, werden diese Viertel dann mit einem hohen Migrationsanteil auch oft weniger repräsentiert und eventuell sozial benachteiligt. Das kann letzten Endes dann auch zu einem Ruf als Problemviertel führen. Haben wir zu diesen Aussagen auch Zahlen und Fakten oder können wir es sogar auf Oldenburg beziehen? Also das ist bei unserem Beispiel, dem Kennedy-Viertel, leider etwas schwierig, weil es für das Viertel selbst keine aktuellen Zahlen gibt. Es gibt nur Zahlen eigentlich so richtig für Bloerfelde, aber die sind nicht unbedingt repräsentativ für das Kennedy-Viertel nur. Allerdings gab es 1999, als das Kennedy-Viertel als Sanierungsgebiet ausgewiesen wurde, eine Erhebung. Damals hatten 17% in dem Viertel einen Migrationshintergrund. Aber da damals weder für Deutschland noch für Oldenburg Zahlen erhoben wurden, kann man die nicht wirklich irgendwie vergleichen mit anderen Zahlen. Du hast gerade ein Sanierungsgebiet angesprochen. Was ist das genau? Also am Beispiel des Kennedy-Viertels, das zwischen 1999 und 2014 ein Sanierungsgebiet war, ist es was im Rahmen des Programms Soziale Stadt ausgewiesen wurde, eben als Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf. Dadurch hatte die Stadt Zugriff zu Fördermitteln zur Sanierung des Stadtteils und insgesamt wurden in diesen 15 Jahren 14 Millionen Euro in das Viertel investiert, mit dem Ziel städtebauliche Entwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Stadt Oldenburg ist der Meinung, dass das Projekt erfolgreich war, weil viele verschiedene AkteurInnen, zum Beispiel BewohnerInnen, EigentümerInnen und auch die Stadt zusammengearbeitet haben und dadurch die soziale und kulturelle Infrastruktur im Viertel verbessert wurde. Kommen wir aber zurück zu den Zahlen und dem Migrationsanteil im Kennedy-Viertel. Migration ist ja ein Prozess, der sich immer weiter fortsetzt, deshalb wird der Stand jetzt heutzutage nicht mehr so wie 1999 sein, sondern sich verändert haben und wahrscheinlich auch mehr MigrantInnen im Viertel leben, da Migration ja, wie Janis schon gesagt hat, ein Prozess ist, der sich immer weiter fortsetzt. Auch haben wir bei unserer Recherche den Eindruck gewonnen, dass der MigrantInnenanteil höher ist als im Rest Oldenburgs. Wir recherchieren nämlich in unserem Studiengang bereits seit Anfang März in verschiedenen Fächern zum Kennedy-Viertel. Angefangen haben wir mit Beobachtungen im Viertel. Also wir sind oft durchs Viertel gegangen oder haben uns irgendwo aufgehalten und dabei konnte man viele Interaktionen beobachten. Und gerade dabei ist uns eben aufgefallen, dass viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, was ja schon mal auf einen erhöhten MigrantInnenanteil schließen lässt. In den nächsten Schritten unserer Recherche haben wir dann auch Gespräche und Interviews mit verschiedenen BewohnerInnen sowie auch AkteurInnen und Institutionen geführt. Dabei waren sich fast alle GesprächspartnerInnen einig, dass das Viertel eine große kulturelle Vielfalt aufweist. Und einige EinwohnerInnen hatten den Eindruck, dass auch mehr verschiedene Kulturen im öffentlichen Raum ausgelebt werden als im Rest Oldenburgs, was natürlich heißt, dass die Migration einen größeren Einfluss aufs Viertel hat. Außerdem zeigt sich bei Betrachtung von verschiedenen Großwohnsiedlungen, also jetzt nicht nur beim Kennedy-Viertel, sondern auf Gesamtdeutschland eigentlich bezogen, vor allem in Westdeutschland, dass Großwohnsiedlungen fast immer einen deutlich erhöhten MigrantInnenanteil im Vergleich zur restlichen Stadt und eben zu Deutschland haben. Janis, kannst du uns erklären, wie die theoretischen Schritte aussehen, als MigrantIn zu migrieren? Ja, der Einwanderungsprozess beginnt für MigrantInnen, wenn sie in Deutschland ankommen, mit dem Ziel, natürlich die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Der Prozess kann dabei allerdings besonders für Geflüchtete sehr schwierig sein, da Asylanträge oft jahrelang bearbeitet werden und letzten Endes auch häufig abgelehnt werden und abgeschoben werden oder eben eine Duldung auf Zeit erteilt wird, wenn in das Herkunftsland zurzeit nicht abgeschoben werden kann. Weil die Menschen in dieser Zeit natürlich keine Sicherheit haben, dass sie überhaupt dauerhaft in Deutschland bleiben können, ist es für sie auch schwierig, eine langfristige Perspektive hier aufzubauen. Währenddessen müssen sich MigrantInnen auch noch an spezielle Auflagen halten, wie zum Beispiel das Erneuern ihrer Duldung oder dass sie eine eingeschränkte Reisefreiheit haben, was sie natürlich irgendwie vom Rest der Gesellschaft weiter abgrenzt, weil sie einfach nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Auch wenn der Einwanderungsprozess erfolgreich abgeschlossen wird, fällt zum Teil die soziale Durchmischung trotzdem noch schwer durch einige Hindernisse wie zum Beispiel die eventuelle Diskriminierung auf der Wohnungssuche, wie wir auch von Bewohnern im Kennedy-Viertel gehört haben. Dieses Thema wird in einem anderen Podcast von einer anderen Gruppe nochmal diskutiert. Ein sehr spannendes Thema, hört auch da gerne rein. Aber ich möchte noch einmal auf ein anderes Thema zurückkommen. Die Zahlen von eben haben eine bestimmte Funktion oder bedeuten sie etwas Genaueres? Ja, die Quartiere mit erhöhtem MigrantInnenanteil haben auf jeden Fall eine Bedeutung für die Stadt. Mehr dazu hört ihr auch noch in der Podcast-Folge zum Ankommen. Und eben dazu, wie Inklusionsprozesse durch das Wohnumfeld unterstützt werden. Da wird nochmal ganz viel genauer auf das Thema eingegangen. Der Begriff des Ankunftsquartiers wurde vom kanadischen Journalist und Autor Doug Saunders bekannt gemacht. Und Ankunftsquartiere sind grob gesagt Quartiere, die sich durch einen höheren MigrantInnenanteil, den es dort oft auch schon seit längerem gibt, auszeichnen. Durch diesen erhöhten MigrantInnenanteil bilden sich Netzwerke, die neu ankommenden MigrantInnen Stabilität geben und auch den Zugang zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt, auf dem sie sonst oft Diskriminierung erfahren, erleichtern können. Die tragen damit auch zur Gesamtstadt bei, da diese Viertel eben als Übergangsphase vor dem Wegzug in andere Stadtteile genutzt werden können. Die Frage stellt sich aber natürlich, ob das im Kennedy-Viertel funktioniert. Erstens eben, weil es ein reines Wohnviertel ist und es dadurch nicht so viele Möglichkeiten zum Ankommen auf dem Arbeitsmarkt bietet, wie zum Beispiel ein Viertel mit Mischnutzung. Das heißt, wo es neben Wohnungen auch Geschäfte, Gastronomie oder sonstige Unternehmen gibt. Und ein besonderes Problem ist uns im Kennedy-Viertel auch in Bezug auf diese Funktion als Übergangsphase vor dem Wegzug in andere Viertel aufgefallen, weil wir im Gespräch mit EinwohnerInnen oft gehört haben, dass diese schon länger dort wohnen und teilweise auch wegziehen wollen, aber eben woanders keine Wohnung kriegen. Kann man da von einer politischen Absicht sprechen? Ja, das könnte man auf jeden Fall so sagen. Und zwar die Universität Halle hat zu Großwohnsiedlungen als Ankunftsquartieren sowie Wanderungsbewegungen und Segregationsprozessen geforscht. Dann möchte ich ein letztes Mal einhaken und euch eine letzte Definition mit auf den Weg geben. Was ist Segregation? Also Segregation beschreibt die räumliche Absonderung einer Bevölkerungsgruppe nach Merkmalen wie zum Beispiel dem Einkommen, der Kultur, dem Migrationshintergrund oder auch dem Lebensstil. Damit komme ich zurück zu der Forschung zur politisch gewollten Verdrängung sozusagen. Und zwar werden Geflüchtete von staatlicher Seite oft gezielt in Großwohnsiedlungen vermittelt. Als Gründe dafür werden die Familienfreundlichkeit angegeben und auch auf die freien Kita- und Schulplätze verwiesen. Und darüber hinaus diese allgemeine Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt gibt es ja nicht nur auf dem privaten Wohnungsmarkt, sondern ganz oft bei städtischen Wohnbaugesellschaften auch. In Gesprächen und Interviews ist zum Beispiel auch rausgekommen, dass es schwierig ist, über die GSG, also die städtische Wohnbaugesellschaft in Oldenburg, für Menschen mit Migrationshintergrund eine Wohnung außerhalb des Kennedy-Viertels zu finden. Ist das ein Grund für die höhere Migrationszahl im Kennedy-Viertel? Ich glaube, das trägt auf jeden Fall neben der Funktion als Ankunftsquartier auch zu den höheren Migrationszahlen bei, dass es schwierig ist zu verlassen und leichter anzukommen. Das ist ein gutes Schlusswort. Damit möchte ich diesen Podcast hier auch beenden und möchte gerne noch Werbung machen für den nächsten, in dem es auch um Stadt und Migration und deren vielen verschiedenen Seiten geht. Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Auf Wiedersehen.